Ey yo, manchmal lauf ich stoned über die Straße rappend und manchmal vergeht ein ganzer Tag ohne ein Wort zu sprechen. Manchmal bin ich abgeturnt von meinem Leben, sodass ich Drogen nehme, um die Probleme zu vernebeln. Manchmal benehme ich mich daneben, weil es nicht anders geht. Doch ich hab die Gabe, worauf zu ahnen und zu sehen, was ihr nicht seht. Manchmal bin sogar ich das Problem, aber ihr seid mir zu schräg, also geht mir aus dem Weg. Manchmal tut es weh, manchmal tut es gut, manchmal ist es Glück, manchmal ist es Wut, manchmal sind es nur 2-3 Sekunden und alles andere ist anders als vorher. Manchmal rap ich auch nur Rapper von dem Block zu feuern. Manchmal hab ich daheim ein Kilo Weed, aber keine Papers. Oh shit, ihr lauft mal schief. Manchmal wird zu viel und Blut fließt. Aber bleib cool, denn manchmal ist es halt so, wie du siehst. Manchmal sitz ich in meiner Kammer und bin am Schreiben. Manchmal fehlt mir die Kraft zum Atmen und die Kraft zum Weinen. Manchmal ist innere Stärke der Weg zur Vollkommenheit. Manchmal fühlst du dich down und manchmal fühlst du dich ein. Manchmal setz ich in meiner Kammer und bin am Schreiben. Manchmal fehlt mir die Kraft zum Atmen und die Kraft zum Weinen. Manchmal ist innere Stärke der Weg zur Vollkommenheit. Manchmal fühlst du dich down und manchmal fühlst du dich ein. Ich hab manchmal das Gefühl, yo, die Welt wird immer kälter. Früher war mir das egal, aber Jungs, wir werden alle älter. Manchmal glaube ich, dass ich keinem mehr trau. Dann treffe ich Jungs aus Darmstadt, wo ich in Augen voller Vertrauen schau. Ich blicke auch manchmal von oben herab. Nehmt mir das nicht übel, leider gibt's da draußen zu viel von dem Lügenpack. Im Süden zählt nur das Wort des Stolzes. Treffe ich Menschen, die so fühlen, bin ich mit ihnen cool und am Polstes. Manchmal glaube ich an die Medal of Honor. Manchmal sage ich ohne Scham, hey, ich stehe auf Sarah Connor. Yes. Manchmal müssen Menschen einfach noch reden, um Dinge klarzustellen. Keiner macht nie Fehler im Leben. Fress. Ich hab auch manchmal Bock zu schreien, weil's besser ist, sich von dem ganzen Scheißdruck zu befreien. Manchmal seh ich genau, dass es aufwärts geht. Ihr fragt warum, ihr wisst, wofür das B hier steht. Manchmal sitz ich in meiner Kammer und bin am Schreiben. Manchmal fehlt mir die Kraft zum Atmen und die Kraft zum Weinen. Manchmal ist innere Stärke der Weg zur Vollkommenheit. Manchmal fühlst du dich down und manchmal fühlst du dich ein. Manchmal sitz ich in meiner Kammer und bin am Schreiben. Manchmal fehlt mir die Kraft zum Atmen und die Kraft zum Weinen. Manchmal ist innere Stärke der Weg zur Vollkommenheit. Manchmal fühlst du dich down und manchmal fühlst du dich ein. Manchmal mach ich die Augen auf und würd sie am liebsten gleich wieder schließen, das Leben einfach genießen. Manchmal würde ich gern alles einfach vergessen, die Arbeit, die Schulden, die Miete, einfach alles vergessen. Manchmal steh ich dann auf und geh meinen Weg. Manchmal dreh ich dann auf und steh dir im Weg. Manchmal bin ich der König nur ohne Geld und manchmal bin ich zu wenig in meiner Welt. Manchmal fühle ich mich groß, zu was berufen, das könne ich was erreichen, ich müsste es nur versuchen. Manchmal bin ich ein Star in meiner Gang, manchmal hab ich einen Slang, manchmal bin ich mein einziger Fan. Manchmal hab ich ein Ziel, eine Vision. Manchmal hab ich auch zu viel von den ganzen Drogen. Manchmal denke ich auch einfach nur zu viel nach. Und manchmal drop ich mit Pal One ein paar. Manchmal sitz ich in meiner Kammer und bin am Schreiben. Manchmal fehlt mir die Kraft zum Atmen und die Kraft zum Weinen. Manchmal ist innere Stärke der Weg zur Vollkommenheit. Manchmal fühlst du dich down und manchmal fühlst du dich ein. Manchmal sitz ich in meiner Kammer und bin am Schreiben. Manchmal fehlt mir die Kraft zum Atmen und die Kraft zum Weinen. Manchmal ist innere Stärke der Weg zur Vollkommenheit. Manchmal fühlst du dich down. Manchmal brauch ich Rap wie ein Junkie sein Speed. Und manchmal seh ich Land, wo kein anderer es sieht. Manchmal bin ich so wie alle und halber depressiv. Und manchmal häng ich am Boden und brauch täglich mein Weed. Manchmal ist es besser zu warten auf den richtigen Moment. Und manchmal bleibt man besser nüchtern, weil man sonst zu tief sinkt. Manchmal produziere ich mit Wax für Tracks am Tag. Und manchmal sah man nichts, weil war von allem schon genug arm. Manchmal sitz ich mit meinem DJ und übe spät in die Nacht. Und manchmal brauch ich nur 5 Minuten für einen Text und er passt. Manchmal türkt mich wirklich jeder und alles ab. Und manchmal kann ich mich selber leiden. What the fuck? Manchmal hab ich Probleme und kann mit keinem darüber reden. Manchmal sehe ich die Bibel als Freund am Tage die Degen. Manchmal kann sich uns gar nichts, eine große Sache ergeben. Und manchmal hält nur noch die Liebe zu Musik mich am Leben.